Lektion 6, Übung 10. Herr Kunstmann, wie finden Sie denn dieses Modell? Aber ich bitte Sie, Frau Garini, so einen Schreibtisch kann man überall kaufen. Richtig. Und wo ist das Problem? Wir wollen zwei Schreibtische kaufen. Das ist alles. Leute, warum kaufen wir die Schreibtische nicht bei Bürodiscount? Für Bernd Erdinger gibt es nur Discount oder eBay. Genau, Herr Kunstmann. Gute Idee. Bei eBay können auch Sie sehr günstig kaufen. Meine Herren, bitte. Hier im Katalog steht es. C-Fuß-Schreibtisch in Nierenform, Kirsche-Imitat, höhenverstellbar mit integriertem Kabelkanal. Finden Sie den schön? Ja, schön teuer. Er passt genau und ist sehr praktisch. Ja, praktisch. Sehr praktisch. Hier, das ist der Katalog von Office Design. Das sind Schreibtische. Hier zum Beispiel. Aber Herr Kunstmann, wir sind hier bei der Firma Rodana GmbH. Das ist kein Museum für moderne Kunst. Und was kostet denn das gute Stück, Herr Kunstmann? Das steht in der Preisliste. Aber im Moment ist das egal, lieber Herr Erdinger. Der Preis ist meine letzte Frage, nicht meine erste.